ein Häschen ist, schon gern allein. Die Welt ist groß und ein Häschen so klein. Mit einem echten Freund wird jedes Leid halbiert. Und du bist so ein Freund und dafür danke ich dir. Jedes Häschen braucht einen Freund. Einen Freund, der mit ihm lacht und weint. Du bist so ein Freund, gehst mit mir durch dick und dünn. Ich bin so froh, dass wir zwei Hasenfreunde sind. Denn jedes Häschen braucht einen Freund. Tanzt und träumt. Du bist so ein Freund, gehst mit mir durch dick und dünn. Ich bin so froh, dass wir zwei Hasenfreunde sind. Mit einem Freund ist alles klar. Er nimmt sich Zeit. Er ist für dich da. Und so einen Freund, den kriegt man nicht für Geld. Einen Freund so wie dich gibt es ganz selten auf der Welt. Denn jedes Häschen braucht einen Freund. Einen Freund, der mit ihm lacht und weint. Du bist so ein Freund, gehst mit mir durch dick und dünn. Ich bin so froh, dass wir zwei Hasenfreunde sind. Denn jedes Häschen braucht einen Freund. Einen Freund, der mit ihm tanzt und träumt. Du bist so ein Freund, gehst mit mir durch dick und dünn. Dass wir zwei Hasenfreunde sind. Ich bin so froh, dass wir zwei Hasenfreunde sind.